1. Mir wird ein Messrut gegeben, die einem Stab Arnulti, mit der Anweisung, steh auf und miss den Tempel Gottes, den Alteren Diogenigen, die darin bieten. 2. Den äußeren Vorhof des Tempels sollst du jedoch auslassen und nicht messen, denn wird den Heidenu begeben. Sie werden die Heiligstadt zweienwesig monatlang zertreten. 3. Ich werde meinen Zweisjugend die Vollmacht geben, ihn torsen 260 Tage lang in Buskiwanden zu prophezeien. 4. Die sind die bei den Obum und die bei den Luchter, die vor dem Herrn der Ode stehen. 5. Wenn jemand versucht, ihnen Schaden zu zufügen, get fewer aus ihrem Mund herwehren verset ihr Feinde, wer sie schadigen will, wird auf dies Weise getötet werden. 6. Sie besitzen die Macht, den Himmel zu verschließen, so dass warend ihre Prophetie kein Regen fällt. Ebenso haben sie die Autorität, Wasser in Blut zu verwandeln und die Erde mit jeder Art von Plage zu schlagen, soft sie es wünschen. 7. Nachdem sie es unisbindet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, Krieg gegen sie führen, sie besiegen und töten. 8. Ihr Leichnam werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinne Sodom und Ägypten genannt wird, und wo auch Herr gekreuzigt wird. 9. Menschen aus allen Volken, Stammen, Sprachen und Nationen werden ihr Leichen dreieinhalb Tage lang betrachten und nicht zulassen, das sie begraben werden. 10. Die Bewohner der Oder werden sich über ihren Tod freuen, fest feiern und einander Geschenk schicken, weil dies bei den Propheten ihnen groß Qualen bereitet hatten. 11. Doch nach dreieinhalb Tagen kam der Geist des Lebens von Gott in sie, worauf in sie auf ihr Fass standen, und groß furcht ergriff all, die sahen. 12. Dann horten sie ein laut Stimm vom Himmel, die zu ihnen sagt, kommt hier herauf. Und sie stiegen in einer Wolke zum Himmel empor, warend ihr Feinde ihnen zu sahen. 13. In derselben Stunde reinigt sich ein gewaltiges Erdbeben, bei dem ein Zentel der Stadt einstürzte und 7000 Menschen ums Leben kamen. Die überlebenden Worden von Furcht ergriffen und priesen den Gott des Himmels. 14. Das zweite Wehe ist vorüber, sie, das dritte Wehe kommt bald. 15. Als der siebte Engel sein Posaun blies, ertenten laut Stimmen im Himmel, die verkündeten, das Reich der Welt ist nun das Reich unseres Herrn und Seins Christus geworden, und der Word in all Ewigkeit herrschen. 16. Daraufhin fielen die Viren 20 Altesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, auf ihr Angesicht und betieten Gotten. 17. Sie sprachen, wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du den Großmarkt ergriffen und die Herrschaften dich genommenest. 18. Die Volke waren zornig, doch nun ist dein Zorn gekommen und die Zeit, die Toten zu richten. Es ist auch die Zeit, deinen Dianen, den Propheten, den Heiligen und denen, die deinen Namen furchten, ob klein oder groß, ihren Lohn zu geben und jen zu vernichten, die Erde zerstören. 19. Daraufhin offniet sich der Tempel Gottes im Himmel, und die Lade Seins Buns Word in seinem Tempel sichtbar. Es folgten Blitz, Stimmen, Donner, ein Erdbeben und ein gewaltiger Hagel.